We went there because of the gospel. And it was in the... And, you know, going there because of the gospel, it is going to the midst of wolves. Inmitten von Wölfen sein. You know, wolves. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. The wolves are not just unbelievers. Die Wölfe sind nicht nur Ungläubige. Praise the Lord. Halleluja. If you let us go to Matthew 10. Look at that. We'll have it later, but let us go there now. And then also later. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 10. They gave us this last week. Okay, have you seen it? The box. Yeah. Okay. Microphone and share. So that, so we connect it here and I'll be using it so that we are used to holding microphone. It's also good. We will move. Mama, deine Stimme ist eh schon so laut, dass sie bis oben hingeht. Okay, okay. Hey. Bitte. Okay. Okay, let us go to Matthew 10. Tut mir nur an so. Guten. From verse 16. He said, behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. You see that? Jesus sent us into the midst of wolves. Matthäus 10, Vers 16. Sieh, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. It said, be ye therefore wise as serpent and harmless as doves. Wise as serpent. You know serpent? Schlangen. More naturally, serpent is deadly. Schlangen sind tödlich. But he said, be wise like serpent. Aber ich denke, wir sollen weise sein wie die Schlange, also klug sein wie die Schlange. Can you see who Jesus, what Jesus compared us to? Seht, womit uns Jesus vergleicht. He said, be wise as serpent. Seid klug wie die Schlange. Because the lies of Satan, there are so many. Weil die Lügen des Teufels sind viel. Before you know it, you are joining them already. Bevor man es weiß, ist man schon Teil von ihnen. Because, you know, 99.9 is not 100. So 99% ist nicht 100%. I know in DNA, 99.9 is 100. Ich weiß, wenn es um DNA-Test geht, ist 99% ganz gut. But in Christ's Kingdom, 99.99 von Jesus Christus, 99% ist immer noch nicht 100. It looks like the truth, but it's not the truth. Sieht aus wie die Wahrheit, aber es ist nicht die Wahrheit. Ah, praise the Lord. Halleluja. He said, be wise as serpent and harmless as dove. Wie die Schlange und ohne Falsch wie die Tauben. Let me leave there. Amen. Amen. The wolves are not just unbelievers. Die Wölfe sind nicht nur Ungläubiger. They are not just unbelievers. You know, when you hear that he sent you in the midst of, it's as if he sent you to the midst of unbelievers. Man würde vermuten, dass es hier um eine Meute von ungläubigen Menschen geht, die Jesus nicht kennt. The wolves are believers. Und es geht um Leute, die sogar gläubig sind. The wolves that are against, you know, those that are against the truth. Die gläubig sind, aber gegen die Wahrheit sind. Unbelievers don't even know which is which. Weil Ungläubige zum Beispiel, die kennen die Wahrheit nicht. Sie können nicht gegen etwas sein, was sie kennen. Aber es geht um die Leute in der Gemeinde, die Wölfe sind. Those that hate the truth. Die die Wahrheit hassen. For them it's all about religion. Ihnen geht's immer um Religion. For them it's just about outside. Tradition und das Äußere. It's all about what you hear, what you see, what you feel, what you taste and what you smell. Five senses. Um die fünf Sinne geht's diesen Menschen immer. Look at John 8. Let us go to John 8. Johannes 8. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 29. And he that sent me is with me. The Father hath not left me. You know, this is the word from Jesus. Und der, welcher Johannes und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht alleine. Das ist, sind die Worte von Jesus und diese Worte glaube ich auch für mich selbst. Because as you keep on choosing Jesus, wenn du dich immer wieder für Jesus entscheidest, family, they are going to go against you. Wird deine Friends Familie gegen dich sein. Freunde werden dich hassen. You know, they, you know, once they, something happened, they were going to tell the other one, they are going to tell the other one, and they will all join together to even hate you. Sie werden sogar zusammenkommen, um dich zu hassen. But Jesus said here, he said, and he that sent me is with me. Aber Jesus sagt, der mich gesandt hat, ist mit mir. I love it. The Father had not left me. That's what bothered Jesus, that the Father left him. That should be what bothered us. Dass der Vater ihn verlässt, das ist ihm wichtig, dass er eben bei ihm people leave us. Nicht, wenn Menschen uns verlassen, das ist ihm nicht wichtig. We are not even of this world. Ja, wir gehören nicht zu dieser Welt. We are here, but we are not of here. Wir sind zwar auf dieser Welt, aber nicht von you dieser Welt. You know, they are of here. Aber diese Menschen, sie gehören if you are of here, they will love you. Wenn du zu dieser Welt gehörst, but if you once you choose Jesus, they are going to hate you. Wenn du dich wird man dich hassen. And sometimes we are surprised when they hate us. Manchmal sind wir verwundert, wenn man gehasst wird. And let me... The Father hath not left me alone, for I do always those things that please him. Ich tue allzeit, was ihm gefällt. It's not what pleased my mother. Nicht, was meinen Eltern. It's not what pleased my friends. It's not what pleased my children. It's not what pleased my husband. It's not what pleased my wife, but what pleased my father. Was meinem Vater gefällt. What pleased Christ. Was Christus gefällt. He said, what pleased his father is what he do. Er tut das, was seinem Vater gefällt. I don't know what you do. Ich weiß nicht, was du tust. Is it what pleased your father? Gefällt es deinem Vater? Is it what pleased Jesus? Gefällt es Jesus Christus? Or what pleased the natural family. Oder gefällt es deiner natürlichen Familie? Du musst dich entscheiden. You are going to choose. Du wirst dich entscheiden müssen. He wants you to take decision. Er möchte, dass du entscheiden kannst. Put something here and go to Luke 9. Lukas 9. Let me see if I can get it in Luke 9. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 23. Luke 23. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself. Let him deny himself, because yourself is going to take you out of Christ's kingdom if you refuse to deny yourself. Lukas 9, Vers 23. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst, denn das Selbst wird dir zum Verhängnis werden. And take up his cross daily and follow me. It's not just once, daily. Und nicht nur einmal sollst du dein Kreuz aufnehmen, sondern every day. Every day let it be Jesus. Das ist, was jeden Tag Jesus. Every day allow it to be Christ. Was jeden Tag Christus ist. Then he said, verse 24, for whosoever will save his life shall lose it. Your old life. Ein altes Leben, wer sein Leben you see, your old family. Wird es verlieren. The flesh family. Die alte Familie. You want to save them, you are going to lose retten, it. Aber du wirst sie verlieren. They will die and go to hell. Why? Because you refuse to choose Jesus. Weil du dich nicht für Jesus entschieden hast. You're choosing Jesus means you handle them to Jesus. Also dich für Jesus entscheidest, bedeutet, dass du deine Familie Jesus übergibst. And he will take care of them. Und er wird auf sie aufpassen. No matter what. Ja, it might be so hard. It might be so painful to you, for you and for them. Für dich und für sie. But choose Jesus. Aber entscheide dich für Jesus. You're choosing Jesus. It means you have given them to Jesus. Wenn du dich für Jesus entscheidest, hast du dich für sie entschieden, dass Jesus auf sie aufpasst. Praise the Lord. Halleluja. It's in verse 24. Was sagt Kalu Apostel 24? Schatz. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert und um meinetwillen, der wird es retten. For whosoever will save his life shall lose it. But whosoever will lose his life for my sake. You know, know, losing your life for Christ's sake. Dein Leben verlieren. Losing your relationship with your family, the natural family for Christ's sake. Is the same as losing your life for Christ's sake. Genauso wie deine natürliche Familie verlieren für Christus. Ist so, als ob du dein Leben verlierst. You know, when you choose Jesus, Wird man nicht hassen. Upon all, you still choose Jesus. Aber dennoch entscheidest du. The more they hate you, the more you choose Jesus. Umso mehr man dich hasst, umso mehr entscheidest du dich für Jesus. You lose your life. Du verlierst dein Leben. For his sake. Um seinetwillen. He said, for my sake, the same shall save it. To lose it means to save it. Es zu verlieren heißt es zu retten im Königreich von Jesus Christus. Because the natural, you know, the flesh will always be crying. Das Fleisch wird immer leiden darum. I'm here, save me. Ich bin hier, rette mich. Don't allow the flesh to take you out. Aber lass nicht zu, dass das Fleisch dich rauszieht. Allow him to be the reason why you are taking any decision. Lass zu, dass er der Grund ist, weshalb du die Entscheidung triffst. But whosoever will lose his life for my sake, losing relationship with anybody for Christ's sake. Eine Beziehung lösen wegen Jesus Christus. Those people, they are not gone. They are coming back. Die Leute sind nicht verloren. Sie kommen zurück. They are not gone. Nicht verloren. You just handle them to him. Du hast einfach Jesus übergeben. So that he not prepared, he not take care of them, and change their life, and bring them to ihr Leben verändert, damit sie dann eins sind mit dir in Christus. Praise the Lord. Halleluja. Whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. You know, sometimes we just see it as life can be relationship with you and your husband. Relationship with you, you and your mother, your father, your friends, people around you. You see, it's not choosing that relationship, it's choosing Christ. Leben ist so ein großes Wort, aber darunter fallen so viele verschiedene Dinge, ob es Beziehungen sind zu Familienmitgliedern oder eine Ehe oder Freundschaften. Then in verse 25 says, for what is a man advantage if he gain the whole world and lose himself or... Sorry. For what is a man advantage if he gain the whole world and lose himself, or he casts or be cast away? Ja, was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Praise the Lord. Hallelujah. What is your advantage if you gain that relationship with them? Was gewinnst du daraus aus dieser Beziehung? That they are going to hell. Also gehen in die Hölle. But you also, you can even go to hell. Und du kannst sogar mitgezogen werden in die Hölle. You know, Satan never remains stand still. Weil der Teufel, er kennt keinen Halt. He keep on moving. Er spielt sein Spiel immer weiter und weiter. In Christ's kingdom, you never remain stand still. Genau im Königreich Gottes, da bleibst du nicht. You either go up or you are coming down. Entweder wächst du oder du wirst kleiner. You are either in Christ or you are entweder getting out. In Christus oder du entfernst dich von Christus. You know, example is when Peter began to sink. Zum Beispiel als Petrus auf dem See ging und auf einmal anfing zu sinken. He said he started, he began to sink. Er fing an zu sinken. You know what? You know, when you want to sink, you just sink. It's not it's not gradual. You don't sink gradually. He's just telling us how people live, get out of Christ's kingdom. Normalerweise, wenn du sinkst, dann passiert das ruckartig. Du bist direkt unter Wasser, weil das ja nicht natürlich ist, dass man gehalten wird vom Wasser. Aber hier sagt die Bibel, dass er langsam anfängt zu sinken. He says, "Began to sink." Fing an zu sinken. And that is how we get out of Christ's kingdom. How? Genauso, you see, gradually. Nach und nach verlässt man das Königreich Gottes. And that is how also we join them. Genauso werden wir Teil von den Menschen. We join them. Those in the world. Die Gott nicht kennen wollen. Gradually. Die von Gott nicht you wissen see, from wollen. One stage at the other. Die in der Welt sind. You see, they take this away from you. Later they take this. Later they take this. It's gradually. Die wird immer mehr und mehr von deiner Identität in Christus weggenommen. You know, if you want to kill a frog. Nur einen Frosch töten willst. You know, if you just put that frog into hot water, it will jump out. Have you tried it? Kannst du ihn nicht töten, indem du ihn in einen heißen Wassertopf schmeißt? He will know that wieder rausspringen wird. He will just hot pot, just put it, just jump out. But put cold water in that pot. They put the frog inside that pot. They put that frog, that pot on the fire. I'll be turning the water. And the water will be getting warmer and warmer and warmer. I don't know if you understand. You know, the frog will be enjoying it. Because it's getting warmer and warmer and warmer. Until you kill it. Erstmal in lauwarmem Wasser oder kaltem Wasser badest und dabei gleichzeitig das Wasser, in dem er drin sitzt, immer mehr und mehr erhitzt, wird er gar nicht merken, wie er auf einmal anfängt zu kochen und zu verbrennen und zu sterben. You know, that frog could have jumped out if you just used that the highest degree. Wenn das Wasser von Anfang an kochend heiß, wäre der Frosch direkt rausgesprungen, aber weil er es gar nicht merkt, wie das Wasser nach und nach heißer wird, bleibt er drin und merkt gar nicht, wie er gekocht wird. That is how Satan works also. Und so funktioniert auch der Teufel. Er nach und nach, es wird immer heißer und heißer und irgendwann kocht er dann und ist tot. He knows that once he just come with big thing, we just you weil er run. Weiß, wenn er mit etwas Großem kommt, mit etwas Offensichtlichem, bist du direkt weg. You know when he came to Eve. Also zum Beispiel zu Eva. He did not come with lion. Kam er nicht in Form eines Löwen. He did not come with animal that can just swallow somebody. Oder in Form eines Elefanten. You see, but he came with a snake. Und er kam mit etwas. That is so corny. You see. Was gerissen. That is so gentle that you will even call him a friend. Was fast schon wie ein Freund oder wie ein understand. Intelligentes Kreis der Lord. Erscheint eine Schlange. He will come with friends. Er wird durch Freunde so kommen. So close. They will tell you also. In the church. Wenn ihr sagt, ich bin I know the word of God. Before you even quote it, they will quote it. Bevor du es zitierst, werden sie es zitieren. The Bible says that they learn so much, but they never come aber to the truth. Aber die Bibel sagt, sie lernen immer zu, aber kommen nicht zur Wahrheit. So please go back to John 8 and let us quickly go through. Verse 30. And as he spake these words, many believe on him. Then said Jesus to those Jews which believe on him. You see, here a lot believe on him because of the words that he was speaking. Wegen den Worten, die er gesprochen hat. There are believers that are here. Many believe on him. Viele glaubten an ihn. If you continue in my word, then are you my disciple indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. They answered him, we be Abraham's seed, and we are never in bondage to any man. How say thou, you shall be free, you shall be made free. You know, people can be in bondage, they never know they are in bondage. You know, you can Satan will just be destroying your life. Aber you don't even believe it. Und du glaubst nicht, dass er der Feind ist. That you don't believe it does not mean that Satan cannot destroy your life. Nur weil du nicht an ihn glaubst, heißt nicht, dass er nicht in dir wirken kann. You know, that you don't believe that Satan is a killer does not mean he cannot kill you. Nur weil du nicht glaubst, der Teufel ein Mörder ist, heißt nicht, dass er dich töten kann in deinem Leben. You know, it's not... They said they have never been a slave. They have never been bondage. Sagen, sie waren niemals Knechte. Sie waren in Gefangenschaft. They never believe it. Aber sie haben es nicht geglaubt. So also, you know, when you are telling your mother, your father, it's Satan that is destroying this family. Genauso, wenn du zu deinen Eltern sprichst, never sagst, es ist der Teufel, der diese Familie angreifen und zerstören will. They keep on stealing from you. You see, pain here, pain there, pain there, pain. You see, Satan keep on stealing. They never believe it. Sie wollen das nicht glauben. So also these people they never believe that they are slaves. Ja, also haben diese Pharisäer auch nicht geglaubt, dass sie Sklaven sind. Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever commits sin is the servant of sin. Jesus aber antwortete, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. We are still servants. Wir sind auch Knechte. Though we are sons and daughters. Auch wenn wir Söhne und Töchter sind des Herrn. You see, we are servants of righteousness. Der Gerechtigkeit. And not servants of sin. Nicht mehr Knechte der Sünde. Jesus is our righteousness. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. And we are servants of righteousness. Knechte der Gerechtigkeit. That's John 6, 18. Praise the Lord. Hallelujah. And the servant abided not in the house forever. But the Son abided forever. If the Son therefore shall make you free, It's only through Jesus there is freedom. Nur durch Jesus Son Freiheit. Makes us free. Der Sohn macht uns frei. Christ makes us free. Christus macht uns frei. You shall be free indeed. Und nur dann sind wir if you really, if you allow him to free you, wenn du zulässt, dass er dich frei you will be free outside. Not just free inside. Free you know, a lot of God's children, they are free inside, they are never free outside. He's not talking about money or house or finanzielle Freiheit. It's the freedom that Jesus came for. Sonstige Freiheit, sondern es geht um die Freiheit von Christus. Galater, the fruit of the Spirit. 5, die Frucht des Geistes. Let me not go there. Then in verse 12:37, I know that you are Abraham's seed, but you seek to kill me because my word has no place in you. I know you are Abraham's seed, but you seek to kill me. Ihr wollt mich töten. So close, but very far. Ihr seid so nah, aber doch so fern. I can't get it. So close, but so far. Aber doch so fern. Abraham. Abraham. Abraham seed möchte Jesus töten. You are surprised if your family are fighting you today. Wir wundern uns heute, wenn unsere Familie uns hasst und if you choose Jesus, they are going to hate. Wenn du dich für Jesus entscheidest, werden sie dich hassen. Then verse 38. I speak that which I have seen with my father, and you do that which you have seen with your father. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. So tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. You know, we have different fathers from them. Wir haben unterschiedliche Väter. We might be in the same church. Wir sind vielleicht in der gleichen Gemeinde. But we still have different fathers. Aber wir haben unterschiedliche Väter. We can't be in the same church and still have different fathers. Wir können in der gleichen Gemeinde sein, aber unterschiedliche Väter haben. Can you get that? You know, Jesus is telling them, yeah, we have different fathers. Jesus sagt hier, wir haben unterschiedliche though Väter. Though Abraham is you are the seed of Abraham. Auch wenn wir der Same von Abraham sind, we still have different fathers. Haben wir dennoch unterschiedliche Väter. So also, you know, you are going to the same church, does not make you have the same father. Nur weil ihr zur gleichen Gemeinde geht, heißt es, dass ihr den gleichen Vater habt. Is believing the Father. Sondern du musst an diesen Vater glauben, an den wahrhaftigen Vater, Christ. Christus, Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. Verse 39. They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus said unto them, if you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. You know, some you can call somebody your father that is not even your father. You know how many people call Jesus father when he's not even their father. Praise the Lord. You know how many people call Jesus when they don't even know him. He said, on that day, I will tell them, get away, you workers of iniquity. I know you not. An dem Tag wollte er sagen, ich kenne euch nicht, ihr Diener der ihr Gesetzlosen. In your name we raised the dead. In your name we did this. In your name we preached the gospel. He said that he is going to say, you get away, you workers of iniquity. Obwohl diese Leute sagen, behaupten, dass sie in seinem Namen Wunder getan haben, wird er sie trotzdem verweigern, weil er sie nicht kennt. Just like here, they see Abraham as their father. Like Jesus is saying, Abraham was your father, is truly your father. Aber Jesus sagt, wenn er wirklich euer Vater wäre, dann würdet ihr nicht das tun, was ihr tut. Jenny, how can you help us to read 39 again? 29? Sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihm, wenn ihr Abrahams Kinder werdet, so werdet ihr Abrahams Werke tun. They answered and said unto him, Abraham is our father. He's not everyone that say, Lord, Lord, that shall inherit the kingdom of God. Nicht jeder, der Herr, Herr sagt, wird das Königreich Gottes erben. No, we say, Lord, Lord, everywhere. Aber überall, Herr, Herr, we say the same Jesus. But that does not mean we have relationship with the same Jesus. That they pronounce it. You know, people want to see that once they pronounce it, once they say Jesus, it's over. Leute denken, wenn sobald jemand Jesus sagt, ist es vorbei. Jesus is saying, he's sicherlich gerettet, aber Jesus sagt, ist eine Lüge. If you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. Verse 40. But now you seek to kill me, The man that have told you the truth, which I have heard of God, this did not Abraham. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. Verse 41. I've heard this. My daughter. Your name again? Susie. Susie. I wanted to say Barbara because I know there's one Barbara. Yes. Okay. Okay. Susie, shout. Can you read 41? Yes. Nein, ihr handelt genau wie euer wirklicher Vater. Wir sind doch schließlich nicht in Ehebruch gezeugt worden, wandten sie ein. Wir haben nur einen Vater, Gott selbst. You do the deeds of your father. Then said they to him, we be not born of fornication. We have one father, even God. Oh my God. Ah! Jesus said unto them, if God were your father, you would love me. For I proceeded forth and came from him, from God. You know, if they are of Christ, really, they will love you. Christus sind, werden sie dich lieben. Why would they hate you? Wie sollten sie dich hassen? Because they are not of Christ. Sie hassen dich nur, wenn sie nicht von Christus sind. Neither came I of myself, but he sent me. Why do you not understand my speech? Even because you cannot hear my voice. Verse 44. You are of your father, the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, you know, and that is why we cannot call ourselves Christian. Deswegen können wir uns nicht Christen nennen. He said there is no truth in Satan. Es gibt keine Wahrheit im Teufel. You see, the name that he gave to God's children should not. I don't know if you can get it. Can somebody understand me? That name should not be the name we bear. Dieser Name soll nicht der Name sein, den wir tragen. You know, the name that Christianity came. It came from all these people. You see, they gave that name to the disciples. Die Außenstehenden, die haben die Jünger Christen genannt. They gave that name to the disciples. Haben sie so genannt. They called them little Christ. Kleine because they could see that they were behaving like Christ. Weil sie gesehen, acting like Christ. We are not little Christ. Gehandelt haben, aber the Bible said as Jesus is, so are we right gesagt, now. So wie Jesus ist, so sind wir jetzt. Praise the Lord. Hallelujah. He said there is no truth in him. No truth in Satan. No, if Satan give you name, you don't bear it. You don't answer it. Because there is no truth. Like, I don't know if you understand. Can somebody understand? Praise the Lord. Hallelujah. When he speaketh a lie, he speaketh of his own. Of his own. For he is a liar and the father of it. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see how he describes Satan and his children? Wie er den Teufel und seine Kinder beschreibt. He's describing Satan and his children. Teufel und the seine family Kinder. Of Satan. Familie. Without Christ, if it is not Christ, it is Satan. Wenn es nicht Christus ist, ist es der Teufel. He's describing. He said, they are all liars. You see, nothing truth. If you don't look at the nothing truth come out from them. Nothing Christ. Truth is Christ. Wahrheit ist Christus. Truth that Jesus is talking about is not Wahrheit, the natural spricht, truth. Über die natürliche Wahrheit. Praise the Lord. Hallelujah. It's not I'm going to know. You will not find me in Dusseldorf. You see, it's not the natural truth. Es geht nicht um die natürliche Wahrheit. He's talking about himself. Es geht um Jesus Christus selbst. I am the way, the truth, and the life. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Religion today we talk about the natural truth. Aber Religion spricht über die natürliche Wahrheit. Then in verse 45 said, and because I tell you the truth, you believe me not. Which of you convince me of sin? And if I say the truth, why do you not believe me? He that is of God heareth God's word. You therefore hear them not, because you are not of God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Look at verse 47 again. Johannes 8, Vers 47. He said, he that is of God heareth God's words. You therefore hear them not, because you are not of God. Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. You know what? If you are not of the truth, you can never hear the truth. Wenn du nicht von der Wahrheit bist, wirst du die Wahrheit niemals hören. If you are not hungry of the truth, wenn du nicht hungrig bist, you can never hear the truth. Wirst du die Wahrheit niemals hören können. You can never understand the truth. Du wirst sie niemals verstehen können. Until you are hungry of the truth, hungrig sein auf die Wahrheit. Then you are able to understand the truth. Verstehen. Hear the truth and understand. Hören und verstehen. Then answered the Jews, verse 48, John 8:48. And said unto him, Say we not well that thou art a Samaritan and hast a devil? Jesus answered, I have not a devil. Here they are calling Jesus name, that he have a devil. Sie sagen, dass Jesus vom Teufel besessen. So they call you name, doesn't matter. So wenn man sich verflucht. Oh, Daddy, thank you. Ist es sogar eine Ehre, aber man hat sogar deinen Herrn verflucht. Praise the Lord. Halleluja. Jesus answered, I have not a devil, but I honor my father, and you do dishonor me. Jesus erwiderte, ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater und ihr entehrt mich. And I seek not my own glory. There is one that seeketh and judgeth. Verily, verily, I say unto you. If a man keep my saying, he shall never see death. Johannes 8, Vers 51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. You know, God's children never die. Kinder Gottes sterben nicht. We just sleep. Wir schlafen einfach nur. We never die. Wir sterben nicht. Don't be afraid of death. Hab keine Angst vor dem Tod. Jesus have defeated death. Jesus hat den Tod besiegt. You know, I will not preach on death today. There are three types of death. Es gibt drei verschiedene Arten von Tod. What brought death? Was hat den Tod auf diese Welt gebracht? It's sin that brought death. Die Sünde hat den Tod auf diese Welt gebracht. And Jesus came to pay for the sin. Und Jesus kam für diese Sünde zu sterben. It means this death has no more power. Das heißt, der Tod ist entkräftet, ist kraftlos. It's God that created death. Es ist Gott, der den Tod erschaffen hat. He created death powerless. Aber der Tod war kraftlos. No power. But he told Adam, if you disobey me, you will give power to death to destroy you. Aber er hat zu Adam gesagt, wenn du mich missachtest, wirst du durch diese Missachtung den Tod die Kraft geben, dich zu töten. You know, people will think that it's Satan that brought death into this world. Leute denken, was der Tod vom Teufel kommt, dass er den Tod in diese Welt gebracht hat. It's not Satan, it's God. Es ist nicht der Teufel, es ist Gott. The very first place that death is mentioned is God that mentioned. Gott hat den Tod gebracht auf diese Welt. God introduced death to Adam. Gott hat Adam den Tod vorgestellt. He said, there is death. But if you don't obey me, I will make sure that you die. How? By you giving power to death to destroy you. Er hat zu Adam gesagt, wenn du mich missachtest, wird dieser Tod dich töten. You know, death has been. Let's put something here. Go to Genesis. Go to the book of Genesis. Praise the Lord. Hallelujah. Genesis 2. Genesis 2. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden, from verse 16, thou mayest freely eat. Are we there? From verse 16. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Here is the first place death is mentioned. 1. Mose 2, Vers 16. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Death is mentioned here. Der Tod wird hier it erwähnt. It is introduced to Adam. But death was, because Satan is not a creator. Denn der Teufel ist kein Schöpfer, er kann nichts erschaffen. He takes what God created and polluted. Er nimmt nur das, was Gott erschaffen hat und verdreht es. You know, here as God introduced death to Adam. Als Gott diesen Tod Adam vorgestellt hat. Then God said that death is powerless. Hat it cannot kill you. Gott klar gemacht, dass dieser Tod kraftlos ist und keine Macht hat über. And that's why death cannot kill you today. Deswegen kann der Tod heute auch nicht treffen, weil Jesus Christus sagt, du wirst nicht sterben. What can kill you. Wisst ihr, was uns töten kann? Christus zu ignorieren. I don't know if somebody understands. You see, it's not death that kills God's children. Es ist nicht der Tod, der Kinder Gottes tötet, sondern Jesus Christus verweigern und ignorieren das. It is true, death killed the unsaved. Es stimmt, der Tod who can get it? Hat Macht. Death killed them. You see, he's there. But for God's children, it's not death that kills. Für Kinder Gottes ist es nicht der Tod, der uns tötet, sondern der Mangel von Erkenntnis, der Mangel von Christus, das tötet uns. Dass wir die Wahrheit nicht erkennen. Dass wir nicht erkennen, dass wir im Schutz von Christus bleiben sollen. Weil Jesus sagt, ohne ihn können wir nichts tun. Halleluja. You know, here he said you will surely die. And Adam still lived 900 and something years. Und he did not die. Gott hat naturally, when the man can see that he was still living. Und Gott hat zu Adam gesagt, du wirst sterben, nachdem du davon isst, aber trotzdem wurde Adam mehr als 900 Jahre alt. For you to know that what God called death is different from what man called death. Aber das zeigt uns schon, dass das, was Gott Tod nennt, nicht das ist, was Menschen Tod nennen. Adam died. Adam ist gestorben. Because the Spirit of God left him. Indem der Geist Gottes ihn verlassen hat. The God was no longer there. Gott war nicht mehr bei ihm. And that's why all through the Old Testament is the Holy Spirit coming and going. Deswegen das ganze Alte Testament, da sehen wir, dass der Heilige Geist auf einmal auftaucht why, und wieder weg ist. Why man's body was not polluted. Weil er konnte nicht mehr im menschlichen Körper bleiben, wohnen, weil dieser Körper verunreinigt wurde durch die Sünde. Aber wir danken Gott für das Blut von Jesus. They are not clean enough that he now lives in us forever. Can you get it? Sind wir wieder sein Tempel? That's why our body is now his temple. It's no longer the building of ourselves. Es ist nicht mehr das Gebäude, in dem er wohnt, sondern unser Körper. Today I really want to make it so small because my children will have some testimony to give. Amen. Amen. Thank you, Jesus. If you just continue to read this John 8, they wanted to, they called Jesus a liar because he said he would not die. They said Abraham died. Er gesagt hat, dass sie nicht sterben werden, wenn sie an ihn glauben. Who are you? Sie haben gesagt, Abraham ist sogar gestorben. Wer bist du denn, dass du behauptest, dass wer an dich glaubt, nicht sterben wird? You know, they don't understand. Aber sie verstehen das Königreich von Jesus Christus. You see, lack of understanding of Christ's kingdom is giving God's children problems. Dieser Mangel von Erkenntnis wird uns Kinder Gottes zum Verhängnis. You see, if you just read here, maybe let me just go in a little bit. They said, look at verse 52. They said the Jews unto him, now we know that thou art a devil. Abraham is dead, and the prophet, and thou said, if a man keep my saying, he shall never taste of death. Art thou greater than our father Abraham, which is dead? And the prophet are dead. Whom makest thou thyself? Jesus answered, verse 54. If I honor myself, my honor is nothing. It is my father that honoreth me, of whom you say that he is your God. Yet you have not known him, but I know him. And if I should say I know him not, I shall be a liar like unto you. But I know him and keep his saying. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. You know, maybe you will not reach that because of time. You know, look at, you know, Jesus, he always make things more harder Jesus for them to understand. macht die Dinge immer noch, macht die Dinge komplizierter zu verstehen. He never even planned to let me help them to understand it. Er wollte ihnen nicht helfen, Dinge zu verstehen. Excuse me. You know, here they said, you said, who follow you will not see this. And are you bigger than Abraham? Are you bigger than the prophet? Upon all, Jesus did not even tell them that I am the creator. I created Abraham. I created all these prophets. I created everything. He did not explain it to them, but he now went on and said, your father Abraham, verse 56, rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. You know, Abraham died years ago. Jesus hat nicht versucht, sich zu rechtfertigen oder sich zu erklären, sondern er hat gesagt, was er gesagt hat, und sie hätten es nehmen, so, schlucken können und verweigern können. You know, understanding Christ's kingdom. Das Königreich von Jesus Christus ist giving, lack of understanding it is giving God's children problem today. Ist nicht zu verstehen, ist ein Problem für Kinder Gottes. How and why? You know, here they don't understand that Jesus is God. Sie verstehen nicht, dass Jesus Christus Gott ist. And also, God's children today do not understand that our victory is Christ and not pass or fail. Und wir verstehen nicht, dass Jesus Christus unser Sieg ist und nicht das Bestehen oder das Nichtbestehen. You know, once you are born into Christ's kingdom, wenn wir in das Königreich von Christus geboren sind, you are out of this world. Sind wir raus aus dieser you Welt. Are now of another world. Wir gehören jetzt zu einer anderen Welt. And this world that you are in, diese Welt, in der wir jetzt have its own system, hat ihr eigenes its own System, ways, ihre eigenen Wege, its own belief, ihren eigenen Glauben. That's Christ's kingdom. Und das ist das Königreich. And its own governor. Und es hat seine eigene Regierung. Christ is the governor. He's Jesus the head. Regiert. Is the beginning and the head of everything. Das Ende. Er ist der Kopf. This world that you are no longer in. Und diese Welt, die du zurückgelassen hast, have his own governor. Hat auch ihre eigene Regierung. Satan is the der Teufel, er regiert. He is in charge of things here. Er. He controls things. Ist der Kopf. And that's why you can see hatred, bitterness. Und deswegen sehen you wir can see unforgiveness. You can see death everywhere. Wie Hass, wie Perversion, wie die Sünde Überhand nimmt und herrscht. You know, as we are born into Christ's kingdom, wenn wir geboren sind in das Königreich von Jesus Christus, we don't know how to live this kingdom of Christ. Wissen wir noch nicht, wie wir dort leben. If a baby is born into this world, weil wenn genauso wie wenn ein Baby in diese Welt geboren wird, have to learn everything. Muss dieses Baby alles lernen, was auf dieser Welt vorgeht. So also, once you are born into Christ's kingdom, genauso wenn du in das Königreich you have to learn how to live musst du auch lernen, dort zu leben. Because that very place is where your victory is. Weil in diesem Ort dort ist dein that very place is where your life is now your life. Das ist jetzt dein Leben. It's now your everything. Das ist dein But what do? We take what is in the world. We want to live it there. Aber I don't know if somebody is understanding. Wir wollen unser altes Denken, unsere alten Wege in diese neue Welt mit hineinnehmen und wundern uns, weshalb es nicht funktioniert. We came from Nigeria just last week. Wir sind letzte Woche aus Nigeria gekommen. And you know, they have their system there. Und dort gibt es eine Lebensweise. You cannot bring their system here and operate in it and let it work for ihr System nicht hier.